Gedanken und schütteln dir die Hand. Wer sagt denn, dass alles teurer wird? Der Tote ist umsonst in diesem Land. Liebe Regierung, wir sagen Danke und schütteln.